Nichts auf der Welt, dachte er, ist so beseligend, wie zurückzufallen in die Arme einer Frau, die vielleicht gar nicht gut für einen ist. Wer hatte das gesagt? Proust? Hatte es überhaupt jemand gesagt? Das Zittern des Fälschers. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Patricia Highsmith. Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Ude. Zweiter Teil. Es sprachen Howard Ingham, Gerd David, Francis Adams, Fritzi Siebeck, Anders Jensen, Christian Brückner, Ina Pallant, Maren Kreumann, Mochta, Jelul Ben Khalifa und als Erzählerin Elisabeth Wyrambe. Hörspielbearbeitung Stefanie Hoster und Eberhard Klasse. Ton und Technik Udo Schuster und Regine Schneider. Regieassistenz Stefanie Hoster. Regie Eberhard Klasse. Produktion Südwestfunk mit dem Hessischen Rundfunk 1986. Dramaturgie Dieter Hirschberg.